In der nächsten Nacht war man wieder an der Bergstraße zwischen Laudenbach und Hemsbach. Nach stundenlangem Warten näherte sich endlich eine Kutsche. Hölzer Lips, der stärkste von allen, sprang auf die Chaussee und fiel den Pferden in die Zügel. Die Kutsche wurde mit einem Ruck zum Stehen gebracht. Der Postillion erhielt vom langen Andres einige Stockstreiche und wurde gezwungen, die Pferde zu halten. Den beiden Reisenden war ihr Unglück buchstäblich im Schlafe gekommen. Sie waren schlafend zur Überfallstelle gefahren und erwachten erst, als die Räuber wie wild mit ihren Buchenstecken auf das Kutschendach trommelten und an den Wagentüren rüttelten. Erschreckt und voller Todesangst wollten sie aus dem Wagen springen und erhielten beide, sobald sie die Chaussee betraten, jeweils einen so kräftigen Schlag auf den Kopf, dass sie bewusstlos zu Boden sanken. Zu seinem Glück blieb der eine Kaufmann, Herr Hahnhardt, in seiner Ohnmacht, während Herr Rieder gerade in dem Augenblick wieder erwachte, als ihm die Räuber Ringe, Geld und Uhr abnahmen. Sogleich erhielt er vom langen Andres neue Schläge auf den Kopf. Jetzt verlegte er sich aufs Bitten und Flehen, versprach, alles zu geben, was er besitze. Als sich der Kaufmann in seiner Not fest an den Stock des langen Andres klammerte und ihn nicht loslassen wollte, rief dieser seine Kameraden zu Hilfe. Ehe sie aber kamen, hatte er schon seine Pistole gezogen und den armen Rieder so lange mit dem Kolben auf Stirn und Schläfe geschlagen, bis Rieder den Stock losließ und erneut betäubt zu Boden sank. Jetzt wurde er völlig ausgeplündert. Während dieser Auseinandersetzung hatten Veit Krämer und Manne Friedrich den Koffer, der hinten auf die Kutsche gepackt war, mit einem Brecheisen aufgebrochen, während Hölzerlips und die anderen das Wageninnere durchsuchten. Alles, was ihnen raubenswert erschien, wurde mitgenommen. Und mit reicher Beute beladen, zogen sich die Räuber wieder in die Berge des Odenwaldes zurück. Am Morgen des 2. Mai waren sie bereits wieder im Höllengrund, saßen beim Branntwein in ihrem vertrauten Wirtshaus und nahmen dessen sehr viel zu sich. Jakob Rieder jedoch, der Kaufmann aus Winterthur, verstarb wenige Tage später in Heidelberg an den Folgen seiner Verwundung. Als Untersuchungsrichter nahm sich der Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister des Falles an. Mit Hilfe der großherzoglich-hessischen Behörden wurden bald schon die flüchtigen Räuber eingefangen. Nur der lange Andres, der die tödlichen Schläge gegeben hatte, konnte niemals gefasst werden. Im Verlauf einer über einjährigen Untersuchungshaft und dank unermüdlicher Verhöre gelang es dem ehrgeizigen Heidelberger Untersuchungsrichter, die Beweiskette gegen seine Gefangenen zu schließen und sie zum Geständnis zu bringen.